Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zu stellen. Kein Einsatz zu groß, keine Foto zu klein. Paw Patrol, fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Wo-oh-oh, Paw Patrol, wo-oh-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma und Sky leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht, in einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Moni, die Seekuh. Die Fellfreunde spielten Ball auf der großen Wiese, als Rocky mit 6 bunten kleinen Mülleimern angelaufen kam. Hier, die sind für euch. Wahnsinn, das sind ja eine Menge Mülleimer. Ja, ich weiß nicht, ob wir so viel Müll finden, dass sie voll werden. Ich will keinen Müll mit euch einsammeln, ich will darauf trommeln. Rocky legte auch gleich los. Toll, ja, super. Das macht Spaß. Und die anderen machten es ihm nach. Der Fellfreunde-Trommeltrupp. Echt wuffig, Sky, aber jetzt pass mal auf. Zuma legte jetzt richtig los. Hey, die Eimer sind echt super Trommeln. Am anderen Ende der Abenteuerbucht liefen Bäuerin Yumi und Bauer Alfred unruhig hin und her. Ich bin aufgeregter als eine Biene im Blumengeschäft. Wir bekommen heute eine neue Kuh. Neugierig schnupperte Meckerliese an einem kleinen Obstkorb. Das ist nicht für dich. Das ist zur Begrüßung für unsere neue Kuh. Oh, das muss sie sein. Aufgeregt liefen alle hinaus. Darf ich vorstellen, unsere neue Kuh. Bauer Alfred riss die Tür des Anhängers auf und zum Vorschein kam ein riesiges gläsernes Wasserbecken, in dem ein großes, graues Tier schwamm. Oh, aber... Was? Ganz ehrlich, so eine Kuh habe ich noch nie zuvor gesehen. Natürlich nicht. Das ist ja auch keine Milchkuh. Es ist eine Seekuh. Ein Manati. Eine Seekuh? Da ist bei der Bestellung was verwechselt worden. In Zukunft lasse ich Meckerliese nicht mehr an den Computer. Die ließ das Tier in dem Wasserbecken nicht aus den Augen. So wie Kulinda, die verwundert ihre Schnauze an die Glasscheibe presste. Vergnügt machte die Seekuh einen Purzelbaum. Sie ist sehr verspielt und gutmütig. Ich hab schon einen Namen. Moni passt zu ihr. Ja, sie ist süß, aber was soll Moni auf einem Bauernhof? Sie braucht einen Lebensraum, wo sie schwimmen und frei sein kann. Nicht wahr, Alfred? Aber Alfred konnte seinen Blick nicht von Moni abwenden. Sieh doch nur. Sie mag mich. Sie will gar nicht weg. Und die Fellfreunde wollten nicht aufhören zu trommeln. Ich bin dran. Übermütig sprang Marshall auf seine Trommel, verlor das Gleichgewicht und landete im Gras. Und der Mülleimer auf seinem Schwanz. Hey, das klingt auch gut. Bauer Alfred und Bäuerin Yumi hatten sich entschlossen, Moni die Seekuh in den Sumpf zu bringen. Befestigten den Anhänger mit dem Tier an ihrem Wagen und brausten los. Seekühe mögen flaches Wasser und wir müssen sie schnell dorthin bringen. Dann fahre ich eine Abkürzung. Die führte über einen holperigen Feldweg. Ich weiß nicht, Alfred, vielleicht sollten wir doch lieber die Hauptstraße nehmen. Du musst dir keine Sorgen machen, Yumi. Ich kenne die Straße wie... Ein Streifenhörnchen war genau vor ihnen aufgetaucht. Pass auf! Und der Wagen mit dem Anhänger fuhr geradewegs in den Straßengraben. Oh nein, der Reifen ist kaputt. Wie sollen wir Moni jetzt in den Sumpf bringen? Wir rufen besser Ryder. Ryder lauschte gerade einem Trommelkonzert. Ich wusste ja gar nicht, dass die Paw Patrol auch trommelt. Moment, jemand ruft uns gerade an. Ryder, wir sind mit einer Seekuh auf dem Weg in den Sumpf und jetzt haben wir eine Reifenpanne. Nun wissen wir nicht, wie die Seekuh schnellstens ins Wasser kommt. Keine Sorge, Bäuerin Yumi. Wir kommen sofort. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Sofort ließen die Fellfreunde ihre Trommeln fallen und stürmten hinüber in den gläsernen Fahrstuhl. Nur Marshall nicht. Der hopste den anderen auf dem Mülleimer, der immer noch auf seinem Schwanz feststeckte, hinterher. Achtung, Marshall! Pass auf! Der Eimer löste sich und fiel genau auf den Kopf des kleinen Feuerwehrhundes. Sowas, ich fühle mich ganz betrommelt. Der Fahrstuhl brachte die Hunde hinauf in die Zentrale. Und als er oben ankam, steckten alle in ihren Einsatzanzügen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Na, ihr wart aber schnell. Bauer Alfred und Bäuerin Yumi wollen eine Seekuh in den Sumpf bringen und jetzt haben sie eine Panne. Huh? Oh nein! Oh, arme Seekuh. Der Laster hat einen Platten und kommt nicht mehr weiter. Für diesen Einsatz brauchen wir... Chase, du ziehst den Laster mit deiner Seilwinde aus dem Graben. Das ist ein Fall für Chase. Und Rocky, du wechselst mit deinem Werkzeug den Reifen. Rocky rockt. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder ließ sich an der langen Stange hinab, die von der Zentrale hinunter zu den Garagen führte. Chase und Rocky nahmen die Rutsche mit den vielen Kurven und sprangen dann in ihre Fahrzeuge. Es konnte losgehen. Der Hänger mit Moni der Seekuh stand immer noch im Straßengraben. Und Bauer Alfred gab sich große Mühe, das Tier bei Laune zu halten. Kuckuck, ich seh dich. Unsere Moni ist ein Spaßvogel, findest du nicht? Aber er und Yumi waren sehr erleichtert, als die Paw Patrol angefahren kam. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid, Ryder. Moni muss so schnell wie möglich ins Wasser. Nur keine Sorge, wir wechseln den Reifen und dann können sie weiterfahren. Polizeihund Chase lief zu Moni hinüber. Hallo, nett dich kennenzulernen. Dann wechseln wir mal den Reifen. Ruff, Seilwinde! Schnell befestigte Ryder den Haken an der Stoßstange des Wagens. Eingehakt, kann losgehen. Ruff, Seilwinde, einziehen. Im Nu stand das Auto mit dem Hänger wieder auf der Straße. Gut gemacht. Rocky, du bist dran, Reifenwechsel. Sofort holte der Mischling einen neuen Reifen aus seinem LKW. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Dann tauschte er die Reifen aus. Der Reifen ist gewechselt, ihr könnt weiterfahren. Das habt ihr super gemacht. Und ich sage, danke, Paw Patrol. Aber wir müssen jetzt los. Je schneller Moni ins Wasser kommt, desto besser. Wir fahren voraus. Chase und Rocky setzten sich also an die Spitze und Ryder bildete das Schlusslicht. Um zum Sumpf zu kommen, müssen wir über den Berg. Der war ziemlich steil und hinauf führte nur eine schmale Straße mit vielen sehr engen Kurven. Alles ging gut, bis sich die Schraube der Anhängerkupplung löste. Oh nein, der Anhänger! Der Hänger rollte den Berg wieder hinunter und wurde schneller und schneller. Sofort griff Ryder nach seinem Pawpad. Rubble, du musst uns helfen, den Anhänger zu stoppen. Rubble ist der Retter! Rubble machte sich sofort auf den Weg, während Moni die Seekuh aufgeregt in ihrem Wasserbecken hin und her schwamm. Sie verstand gar nicht, was hier passierte. Jetzt fuhr der Hänger auch noch über einen großen Stein, flog durch die Luft, landete wieder und sauste weiter. Der Anhänger saust so schnell, wie sollen wir ihn stoppen? Rubble, du musst ein Hindernis bauen zum Ausbremsen. Wird gemacht, Ryder! Schon war Rubble zur Stelle und begann sofort damit, eine Rampe aus Sand zu errichten. Achtung! Oh oh! Der Anhänger raste heran, fuhr auf die Rampe und rollte dann wieder hinunter, bis er endlich zum Stehen kam. Das hast du super gemacht! Erleichtert fuhr Bauer Alfred seinen Wagen direkt vor den Hänger. Moni, ist nichts passiert. Oh oh! Was ist denn los? In dem Becken ist ein Riss. Dann müssen wir Moni so schnell es geht in den Sumpf bringen. Rocky, mach den Anhänger wieder fest. Schraubenschlüssel. Sorgfältig zog Rocky die Schraube nach. Nächster Halt, der Sumpf. Sie machten sich sofort wieder auf den Weg. Und Moni planschte vergnügt in ihrem Becken. Aber wie lange würde das gut gehen? Ryder, der Riss wird immer größer. Wir sind fast da. Ich hoffe, es hält. Endlich erreichten sie den Sumpf. Moni, du bist zu Hause. Wurde aber auch höchste Zeit. Ich schlage vor, wir fahren den Anhänger rückwärts ans Ufer. Ich glaube, das könnte schwieriger werden, als du denkst. Am Ufer lagen nämlich drei Krokodile und schliefen. Und aus dem Becken... Oh nein! ...tropfte immer mehr Wasser. Ich glaube, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Sky, du musst sofort zum Sumpf kommen und Moni hochheben. Ich bin der Flughund! Im Nu war Sky in der Luft und unterwegs zum Sumpf. Ryder, ich kann euch alle gut sehen. Du hast dich wirklich beeilt. Lass deinen Rettungsgurt runter und heb Moni vorsichtig über die Krokodile hinweg ins Wasser. Alles klar. Glücklicherweise war das Wasserbecken oben offen. Und schon bald schloss sich der Gurt um Monis Körper. Sky hatte die Seekuh gerade hochgehoben, als das Glas zersplitterte. Gerade noch mal gut gegangen. Vorsichtig steuerte Sky ihren Hubschrauber zum Wasser hinüber, was Moni zu gefallen schien. Moni, du darfst nicht zappeln. Und ihr schlaft schön weiter. Aber Moni wollte nicht stillhalten. Moni zappelt zu viel rum. Chase, pass auf, dass Moni die Krokodile nicht aufweckt. Ich weiß, was zu tun ist, Ryder. Ruff, Netz. Das Netz sauste durch die Luft und landete genau am Ufer, zwischen dem Wasser und den drei Krokodilen. Doch genau in diesem Moment sprang Moni aus dem Gurt, direkt in das Netz, federte ab und hüpfte mit einem großen Sprung in den Sumpf. Ja! Aber sie tauchte nicht wieder auf. Wo ist sie nur? Wo? Aber da steckte die Seekuh ihren Kopf wieder aus dem Wasser. Und dann tauchte noch ein zweiter auf. Sie hat einen Freund gefunden. Mach's gut, Moni. Du wirst mir sehr fehlen. Am Nachmittag fuhren Ryder und die Fellfreunde alle zusammen noch einmal auf den Bauernhof. Hallo, da sind wir. Es war sehr freundlich, uns einzuladen. Und Dankeschön für die Leckerlis. Wir danken euch, Paw Patrol, für eure Hilfe mit Moni. Gern geschehen. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Und dann gab es eine Überraschung. Ich habe eine Lieferung für Bauer Alfred. Eine Kuh. Und was für eine Kuh? Oh. Eindeutig. Eine richtige Milchkuh. Darf ich vorstellen? Das neue Mitglied unserer Familie. Und wie soll die Kuh heißen? Wie wäre es mit Moni? Gut, von mir aus auch Moni Mu.